Dem daneben. Kein Hip-Hop mehr, Alter, du Hurensohn. Kein Bock mehr, Alter. Lass mal aufhören. Scheiße bin ich, hacke 30 Liter Absinn. Guck, ich greif der Hecke, Schere, Bitchen, schneid deine Grimasse. Greif in deine Tasche. Rede nicht von Kleingeld. It's about the money, bitch. Ich lebe in meiner Scheinwelt, guckst du. Gehst bei Tageslicht den Hut besuchen. Abends aber trifft man auf der Straße, strich im Nuttenschuhen. Du arschgeficktes Zugen nun. Ich komm mit ein paar Russen und ein paar Arabern in der Muckibude. Auf deine Ponyhof-Ranch. Auf deine Ponyhof-Ranch. Du kommst mit Onni und Sven und Ronis und Cousine und Cousine und Jesus und ich komm mit 16, 17, Bitch und die Hollywood Hack und Favorit ist back wie englische Taschen. Ich hab die Arsch. Flaschen. Ich X die Tennessee-Flasche, bin ständig am Acken, renn um die Asche und mach meine menschliche Fackel. Ey, fuck dich, ich mach was ich will mit deiner schwarzen Bitch. Ich kenne jeden, der gern auf Gewalt und du kannst meinen Schwanz mal lutschen. Wie die Milchzähne, die da dabei ausfallen. Ich schlage mich für Hip-Hop. Ich schlage mich für Hip-Hop. Ich schlage mich für Hip-Hop. Ich schlage mich für Hip-Hop. Ich schlage mich für Hip-Hop. Ich schlage mich. Ich bin ja letztes Jahr als gereicht wie Kartmann und gewaltbereit wie Nazis. Es ist Hard Entertainment, was ich hier betreibe. What up? Und deine Mutter schwebt voll auf der Kamera und fickt vergammeltes Fleisch. Also ich kann auch nicht dafür. Komm in die Battle und mir verliert der Krieg, das Stick serviert dich dagegen. Bin ein Rapper, deine Szene wie ein Krebsgeschwür, das ist Hollywood omnipotent. Ich geb keinen Fick auf mein Leben, ich fick auf mein Label, so ich bin ein Gigolo und ich zeig den deutschen Kids, was über traumhaft möglich ist. Was deine Frau zwischen den Beinen wächst, da steht aus meinem Basilikum die Leute, meine schönen Faschisten. Wie die Antifee und du kannst mich mal, ich bin ein kranker Mann wie Alter. Das Anti. Und du verkaufst dich wie ein Popstar hier, du kannst immer meine Fresse polieren. Ich bin Hip-Hop. Und ich hopp. Und wenn ich hip. Fick die Welt, ja fick dich selbst, der letzte Junkie, der bin ich. Nach mir Sinnflut. Klitsch, klatsch, ich schlage mich für Hip-Hop. Klitsch, klatsch, ich schlage mich für Hip-Hop. Ich schlage mich mit dich. Ich schlage mich für Hip-Hop. Ich schlage mich für Hip-Hop. Ich schlage dir Karriere, geilen Arsch in die Fresse. Du willst eine Kohle machen und ich nicht selber machen. Ein dummes Schwein. Ich schlage mich für Hip-Hop. Ich schlage mich für Hip-Hop. In deine Fresse rein. Ich schlage mich für Hip-Hop. Ich schlage mich für Hip-Hop. Ich schlage mich für dich. Komm zum Battle. Komm zum Battle. Ich schlage mich für Hip-Hop. Ich schlage mich für Hip-Hop. Ich schlage mich für dich. Ich kenne jeden. Ich bin geil auf Gewalt. Renn um deine Asche, ich mach dich kalt. Ich schlage mich für Hip-Hop. Ich schlage mich für mich.